Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 50 des Gabelbissen Podcast. Ausnahmsweise bin ich heute mal nicht allein. Na okay, böse Zunge behaupten, ich bin nie allein, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Heute habe ich seit langem wieder mal einen ganz speziellen Gast bei mir in der Sendung. Die letzte gemeinsame Folge, ja, die hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, voriges Jahr zu Weihnachten, die Weihnachtsfolge. Und die letzte reguläre gemeinsame Folge, die hatten wir im September letzten Jahres. Also ihr seht, ist ein bisschen Zeit vergangen. Und heute geht's mal, vielleicht sind ein paar schon draufgekommen, wieder um Kräuter. Und wenn es um Kräuter geht, da habe ich immer eine Person bei mir zu Gast und das ist die Zwerge. Hallo Zwerge, schön, dass wir wieder mal einen Termin gefunden haben, dass wir was gemeinsam aufzeichnen können. Hallo Twisa, es freut mich wahnsinnig, endlich wieder mit dir eine Folge aufnehmen zu können. Ja, sehr schön. Ich nehme an, du hast doch sicher wieder viel Wissen und Ideen mitgebracht. Aber jetzt klären wir mal, um welches Kraut geht's denn heute? Heute habe ich die Petersilie mitgebracht. Ja, Petersilie ist ja eigentlich ein tolles Kraut, weil wenn man sich recht überlegt, die findet man ja eigentlich in fast jedem Gericht. Ja, es ist ein sehr, sehr oft verwendetes Kraut, was zu vielen Gerichten dazu passt und auch wegen den ätherischen Ölen und dem Geschmack jedem Gericht so eine eigene Note bekommt. Das stimmt, ja. Du kennst es wahrscheinlich immer, wenn du irgendwo auswärts essen gehst, in den Suppen, hast du meistens oben noch ein bisschen Petersilie drüber, was natürlich den Geschmack der Suppe auch noch in der einen oder anderen Art beeinflusst. Das stimmt, ja. Also Petersilie wird ja auch gern zum Dekorieren verwendet. Also man findet die wirklich fast überall. Genau, jede Beilage findest du meistens so ein Petersilienhappel. Genau. Ja, da könnte man ja fast meinen, dass die Petersilie eine heimische Pflanze ist. Ist das so? Kommt die ursprünglich aus dem österreichischen oder aus dem mitteleuropäischen Raum? Oder ist die von woanders her? Naja, leider ist es wieder kein, wie du sagen würdest, echtes heimisches Kraut, sondern es wurde wieder bei uns kultiviert. Es kommt eher aus dem Nahen Osten, Mittel- und Nordamerika. Mitteleuropa und Nordamerika. Also doch einen relativ weiten Weg hat das zu uns dann gehabt. Kann man da sagen, wer das gebraucht hat? Waren es wieder mal die Römer wie bei den meisten Sachen oder ist das irgendwie anders zu uns gekommen? Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage. Ich würde sagen, es steckt überall ein bisschen Wahrheit dahinter. Wahrscheinlich werden es die Römer gewesen sein, aber auch durch diese zunehmenden Reiseaufkommen, bringt jeder natürlich was mit und meistens bringen die Menschen dann vielleicht Samen mit, weil echte Pflanzen darfst du ja nicht transportieren. Ja, und so hat sich dann verbreitet und ist in der Küche, über die Küche dann hat es dann den Weg auch in unsere Küche gefunden und in unsere Gärten und in den Anbau. Also wie bei den meisten Sachen sieht man auch hier wieder einmal, dass man historisch das nicht mehr so genau sagen kann. Vor allem bei Kräutern ist es eigentlich heutzutage schwierig, dass man sagt, wer es jetzt wirklich zu uns gebracht hat. Meine, bei gewissen Sachen wie den Kartoffeln wissen wir es ja, aber bei so Sachen ist es einfach nicht mehr wirklich gut nachzuvollziehen. Genau. Kommen wir zu was anderem. Und zwar, wenn ich so jetzt in den Garten schaue oder auch in den Geschäften, habe ich immer zwei Arten von Petersilie. Ich habe da auf der einen Seite eine Petersilie mit glatten Blättern. Ich glaube, das wäre auch die sogenannte Glattpetersilie. Und eine, ich muss sagen, die schaut ein bisschen welliger aus. Ich glaube, das ist die Krauspetersilie. Gibt es jetzt eigentlich bei den zweien irgendeinen wesentlichen Unterschied, außer dass halt die eine glatt ist und die andere so krauselig gewellt? Oder sind die eigentlich eh ident? Prinzipiell sind diese Formen ident. Es kommt auf die den Züchtungsgrad an, weil du hast auch bei der Krauspetersilie leicht bis mittel gekraust und dann stark gekraust. Das ist eigentlich so, wie wenn man jetzt zum Beispiel ins Tierreich gehen will mit den verschiedenen Hundearten, eigentlich nur Geschmackssache. Schmeckt dann die Kraus mehr oder weniger, würdest du sagen, als die glatte? Ich finde schon, dass die gekrauste einen anderen Geschmack, also, es schaut zumindest oft besser aus, die glatte kannst du sicher für die Konservierung leichter verarbeiten, aber die Krause hat natürlich ein bisschen mehr an einen Flair. Also die ist halt optisch, gibt die halt mehr her, würde man sagen. Genau, dadurch, dass sie auch gekraust ist, glaube ich, dass die Oberfläche ein bisschen größer auch wäre als die von der glatten Petersilie. Mhm, okay. Petersilie fällt mir dann noch ein. Man kann ja auch im Geschäft kaufen. Das ist ja klassisch für Suppengemüse, die Peterswurzel. Ist die Peterswurzel eigentlich jetzt quasi die Wurzel unserer Petersilie oder ist das dann doch eine eigene Pflanze? Na, die Wurzelpetersilie ist eine Unterart von der, wie du sagen würdest, echten Petersilie, von der man die Wurzel, deswegen heißt sie Wurzelpetersilie, von der nimmst du die Wurzel und die findest du oft, wenn du im Geschäft kaufen würdest, dieses Suppengemüse, dieses Suppengrün, da ist sie oft drinnen. Sie schaut aber auch aus wie, jetzt kommt wieder Renaissance, der Pastinake, wie eine Pastinake, schmeckt, also die Pastinake schmeckt auch ähnlich der Wurzelpetersilie, nur ist die Wurzelpetersilie vom Geschmack her viel intensiver. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt im Garten jetzt eine normale Petersilie habe und sage, ich will den Strauch nicht mehr, kann ich nicht die Wurzel ausgraben und das verwenden, weil das dann doch nicht so ist wie die Wurzelpetersilie. Ich würde es dir nicht empfehlen. Okay, also da sollte ich schon was Eigenes anbauen. Also bei mir sind die Wurzeln auch viel kleiner, das ist, schaut auch ganz anders aus. Das ist eine eigene Züchtung, die du natürlich, wo du dann die Wurzel verwenden kannst. Okay. Wie bei allen Kräutern ist es ja so, dass ich die nicht über das ganze Jahr halten kann, außer, glaube ich, wenn ich die jetzt bei mir im Zimmer oder auf dem beim Fensterbrett stehen habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit habe, die Pflanze reinzuholen, wie mache ich die am gescheitesten haltbar? Weil ich glaube, trocknen ist ja bei der alles andere als eine gute Idee, oder? Dazu ist mal zu sagen, dass die Petersilie eine zweijährige Pflanze ist. Das heißt, du kannst sie 2 Jahre halten. Im ersten Jahr würde ich sie verwenden, im zweiten nicht, weil sie im zweiten Jahr dann die Blüten bildet, von denen du dann die Samen nehmen könntest, wenn du sie anbauen möchtest. Am besten ist es natürlich, frische Petersilie zu verwenden zum Kochen, nur nicht zu lange mitkochen, weil sonst hast du jeden Geschmack und jedes Öl verloren. Mhm. Mein Tipp ist immer, Sachen frisch verwenden bzw. frisch zusammenschneiden und dann tieffrieren. Und weil dadurch hast du die beste Konservierung. Ich habe sie einmal getrocknet, oder das kennst du vielleicht auch, wenn du sie ans Fensterbrett stellst und dann scheint die Sonne zu stark hin, dann werden die so verbrannt, so blättrig, so ganz komisch, so papierartig, schmeckt nach nicht wirklich mehr was, schaut auch nicht besonders appetitlich aus. Also mein Tipp immer, wenn ich was nicht wirklich haltbar machen kann oder einjähriges wie Basilikum, immer frisch zusammenschneiden und gleich in den Tiefkühler geben. Dann hast du sie das ganze Jahr frisch, auch vom Geschmack her, und das ist noch immer das Beste. Ja, das denke ich mal, weil ich kenne das auch von getrockneten Schnittlauch. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, ich habe das mal gekauft. Und getrockneter Schnittlauch, wie auch die getrocknete Petersilie, die ich mal gekauft habe, das erinnert mehr ja, an Heu als an das eigentliche Kraut oder das Gewächs, was man da verarbeiten möchte. Ja, du hast doch keine Geschmacksstoffe mehr drinnen, weil das ganze Wasser weg ist und natürlich auch die ätherischen Öle, die den Geschmack hergeben. Okay, und das wäre quasi wie beim Basilikum, weil den, glaube ich, sollten wir ja, wie wir damals besprochen haben, ja auch nicht trocknen, oder? Genau, der schaut, es ist bei den dreien eigentlich total ident, schmecken nach gar nichts. Ja, okay, also hört auf die Zwerge, am besten einfrieren, da habt ihr mehr vom Geschmack. Du kannst sie natürlich schon auch trocknen und dann für den Winter zum Beispiel für einen Tee verwenden, weil da brauchst du ja das Optische nicht besonders. Nur du musst im Klaren sein, dass du ganz sehr viel Petersilie brauchst, wahrscheinlich ungefähr so 1 Kilo, um vielleicht mal 100 Gramm oder einen kleinen Batzen von Petersilie zu erhalten. Ein ganzes Kilo? Ja, weil du nimmst ja das ganze Wasser wird so, okay. Entzogen. Das verliert dann natürlich an Masse und an Gewicht und dadurch bleibt nicht mehr viel über. Ist, wenn man jetzt einen Tee trinken möchte, vor allem im Winter, was die Harnproduktion fördert, sehr ratsam, aber da kann man sich auch einen frischen aufbrühen. Das ist richtig. Also ein Kilo Petersilie, das muss man mal selbst haben. Apropos selbst haben, da komme ich gleich zur nächsten Frage. Ist eigentlich relativ einfach, eine Petersilie zu Hause zu züchten, sei es im Garten oder am Fensterbrett? Wie bei allen, es kommt auf die Qualität der Samen an und dann auch, ob du sie natürlich an den richtigen Standort und die richtige Pflege, also immer sonnig, warm, am Anfang schon feucht halten, aber nicht unter Wasser setzen. Es gibt mittlerweile in den Geschäften schon so Saatbänder, die du einfach in ein längliches Gefäß einlegst oder so diese runden Scheiben, wo auch die ganzen Samen drinnen sind, habe ich bis jetzt auch gute Erfahrungen gemacht. Du kannst es auch gerne mal probieren, im zweiten Jahr dann die Samen zu nehmen und selber zu züchten, ist auch eine Erfahrung. Das stimmt, aber sicherlich nicht so leicht, nehme ich mal an. Nein, nicht unbedingt das Einfachste, aber sicher ein Erfolgserlebnis. Das ist richtig, da ist man gleich viel mehr stolz als eine Pflanze, wenn man das selber zieht. Kenne ich von meinen genau. Chilis. Genau, das hat den persönlichen Touch. Genau, du sagst das. Und kann ich die auch bedenkenlos auf meiner Küchenfensterbank, also drinnen züchten, oder will die Petersilie unbedingt nach draußen? Weil ich kenne das von einigen Kräutern, ja, man kann es drinnen probieren, aber die lieben einfach Freiheit, die wollen draußen sein. Ist bei der Petersilie auch so? Was würdest du da sagen? Es ist wieder, ich würde es wieder generell formulieren, alles, was natürlich im Freien wachsen kann, soll im Freien wachsen. Weil in der Natur hast du auch wegen den Schädlingen und Nützlingen, du hast einfach die andere Qualität, weil was im Haus anfälliger ist, für zum Beispiel weiße Fliegen und so, die gibt es draußen nicht, weil dann natürlich gleich die Nützlinge kommen und sich von denen wieder ernähren oder sie gleich die Pflanze von denen befreien. Die Sache ist auch die, du musst extrem aufpassen auf Sonne, Schatten, auf die Belichtung. Ich habe es einmal am Sonnenseite stehen gehabt, Blätter total verbrannt. Also du musst schon auch darauf achten, dass es halt die richtige Feuchtigkeit hat, weil in der Wohnung ist natürlich oder hinter einem Sonnenfenster trocknet natürlich alles etwas schneller aus. Also okay. Du musst dann regelmäßig gießen. Es bedarf mehr Pflege, mehr Fürsorge. Wenn du es auf Balkon, Fensterbrett stellen kannst, ist es natürlich auch besser, wenn man jetzt auch das zweite Jahr hernimmt wegen der Befruchtung. Okay, gut. Du hast vorher was die weiße Fliege erwähnt, glaube ich. Ja. Wie ist denn das bei der Petersilie? Ist die eine anfällige für Schädlinge? Wie ist da die immer ergangen? Oder ist die eher ja, so eine, die halt nicht so jetzt Großschädlinge anzieht? Schädlinge gibt es überall bei jeder Pflanze. Mir wäre jetzt keine besondere Schädlingsanfälligkeit bekannt oder ein besonderer Schädling, der eigentlich nur bei der Petersilie vorkommt. Die weiße Fliege habe ich zum Beispiel zu Hause durch so gelbe Sticker gut in den Griff bekommen, weil die lieben dieses Gelb. Du kannst eigentlich bei jeder Pflanze alles haben. Okay, weil du sagst gelbe Sticker. Ich habe da mal was gelesen, Essigwasser hilft auch bei solchen Schädlingen. Die Gelbsticker sind noch immer die effizienteste Lösung, um die weißen Fliegen zu bekämpfen. Bei den kleinen Fruchtfliegen, bei den kleinen Muckerl, wie wir sie nennen, oder bei den größeren Fliegen, kannst du gerne in Essigwasser, kannst du es ausprobieren mit einem Tropfen Spülmittel. Was ich auch gern verwende, ist Sangria oder irgendein süßer Wein oder irgendein Bier. Da gehen sie auch gerne drauf und dann hast du sie auch schnell beseitigt. Aber beim Bier vor allem würde ich persönlich eher ein abgelaufenes nehmen, weil ein frisches ist ja ehrlich gesagt viel zu schade, dass man das für solche Sachen wie Fliegen opfert. Also meine Meinung als Biertrinker. Ein Schluck in Ehren kann ja niemand verwehren, gell? Ja, aber der Flieger gönne ich es nicht. Aber wieder zurück zur Petersilie. Ist ja bei vielen Kräutern ist es ja so, dass man die auch als Hausmittel verwenden kann. Gibt es da irgendwelche bekannten Sachen, wo die Petersilie jetzt zum Beispiel sagt, okay, für nur Beispiel Kreuz, wenn du nimmst zum Beispiel Petersilie. Gibt es da irgendwas, wo du sagen willst, da kannst Petersilie verwenden? Petersilie ist auch ein Gewürz oder ein Kraut, was du auch für Appetitanregungen oder Verdauungsförderung verwenden kannst. Du kannst es aber auch, wenn du so ein bisschen in einen Tee trinkst, kannst du es auch ein bisschen die Harnproduktion, die Nierentätigkeit beeinflussen. Du kannst auch die frischen Blätter zerkauen und das soll auch gegen Mundgeruch helfen. Oder die Stängel, wenn du sie abreißt, geben ja so ein Sekret ab. Das soll auch gegen Mückenstiche helfen oder ein bisschen Sonnenbrand lindern. Wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Immer sparsam mit Gewürzen umgehen. Vor allem auch natürlich für schwangere Frauen gilt das besonders. Also da wirkt die Petersilie ja auch bei den Schwangeren aus. Inwieweit? Die ätherischen Öle, die jedes Kraut beinhaltet, haben natürlich in der richtigen Dosis eine therapeutische Wirkung, wie es so schön heißt. Es ist so immer auch mit dem Alkohol. Du kannst es auch übertreiben. In Maßen genossen schadet nichts. Nur, ich sage auch immer, vor allem beim Würzen, man kann doch immer nachwürzen. Also lieber mal weniger verwenden und noch was nachreichen, als zu viel verwenden, weil das kannst du dann nicht mehr rausnehmen. Okay, alles klar. Ja, und dann, jetzt haben wir ein bisschen was von den gesundheitlichen Aspekten besprochen. Jetzt würde mich noch interessieren, was deiner Meinung nach die Petersilie, also womit deiner Meinung nach die Petersilie am besten harmoniert, weil es passt ja nicht jedes Kraut zu allem dazu. Wo würdest du sagen, kann man Petersilie dazugeben, damit du das mehr oder weniger ergänzt, bereichert? Da Petersilie ein sehr intensives Gewürz ist, würde ich sehr vorsichtig es zu anderen Gewürzen dazu geben. Zum Beispiel am bekanntesten sind ja die Petersilien-Erdäpfel. Da reicht die Petersilie alleine oder auch in der Suppe. Zu viel Geschmäcker, Petersilie ist eher dominant im Geschmack. Daher passt es nicht so wie Oregano, Basilikum und Thymian zusammen, wo du eine Geschmackskombination herausarbeitest. Ich würde es, wenn dann, fast eher als Einzelgewürz verwenden. Okay, weil sonst würde einfach die Petersilie das sowieso aufgrund des hohen Eigengeschmacks überlagern, nehme ich mal an. Ja, da kannst du auch am besten das Aroma. Ja, die ätherischen Öle, das Aroma am besten herausarbeiten. Mhm, okay, weil wir schon bei Aroma und ätherischen Ölen sind. Ich nehme mal stark an, dass du uns auch diesmal wieder ein Rezept mitgebracht hast, oder? Selbstverständlich. Na, da bin ich ja mal ganz neugierig. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Ich habe euch mitgebracht Petersiliencreme mit Lachsforelle. Ui, das klingt ja sehr spannend. Da bin ich schon gespannt auf das Rezept. Für die Creme verwenden wir für 2 Personen ca. 100 Gramm Petersilie, krause oder glatt, je nach Geschmack, einen kleinen Zwiebel, einen Schuss Olivenöl, Weißwein oder Wasser zum Ablöschen, ca. einen halben Liter Geflügelfond, etwas Butter, einen Becher Joghurt und zum Abschmecken noch Salz, Pfeffer und Zitronensaft. Zuerst kochen wir die Petersilie in leicht gesalzenem Wasser, einmal kurz aufkochen lassen, aber nicht zu lange, gleich abgießen. Dann Zwiebel schneiden, in Olivenöl kurz anschwitzen, die Petersilie dazu und mit Weißwein oder Wasser ablöschen, den Geflügelfond ein bisschen Butter dazugeben und das Ganze mit dem Joghurt kurz aufkochen lassen und mit dem Mixer fein pürieren, damit die Petersilie natürlich klein gemacht wird. Dann siebst du das Ganze eben durch ein Sieb ab, damit die letzten Reste von dem Stängel, von den Petersilien zurückbleiben, mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft dann abschmecken. In der Zwischenzeit kannst du dann das mit Olivenöl, das Lachsfilet oder 2 Lachsfilets, wenn wir es für 2 Personen machen, kurz anbraten und bevor du es anrichtest, die Creme noch einmal aufwärmen, aufmixen und schön in einem Suppenteller unten anrichten, die Lachsfilets drauf drüber legen. Vielleicht hast du noch, wenn du Krauspetersilie nimmst, einen kleinen Bund über, schön dekorieren, anrichten und genießen. Ja, das klingt ja wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, dann somit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Solltet ihr noch Fragen haben zur Petersilie, dann könnt ihr mir die gerne schicken. Ich werde die eventuell an die Zwerge weiterleiten oder auch selber beantworten. Wie ihr mich erreichen könnt, ja, das erfahrt ihr wie immer im Abspann. Ich sage vielen lieben Dank an die Zwerge, dass du wieder mal bei mir zu Gast warst. Sehr gerne. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder eine Folge gemeinsam oder vielleicht ein paar Folgen wieder gemeinsam aufnehmen könnten. Themen gehen mir nie aus. Das stimmt. Da hast du immer wieder einige Kräuter im Garten, über die man reden können oder die man auch so irgendwo auf der Wiese finden kann. Ich glaube, da findet man schon wieder was, oder? Selbstverständlich. Somit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Spaß beim Nachkochen. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.